herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts Nummer 235 Katastrophen mit Android. Ja, liebe Fruitarianer, ja, ihr könnt jetzt gleich wieder eure Freude herunterschrauben. Nein, es geht nicht um katastrophale Fehler oder irgendwas in Android, nein, sondern um die Katastrophenwarnungen und Katastrophen-Apps, auch das ist nicht negativ gemeint, für Android. Und ob die auch was taugen. Ja, zunächst mal aufmerksam geworden bin ich durch die Initiative und die App Katwarn oder Katwarn. Ja, das ist ja eigentlich eine deutsche App, also Katwarn. Die einem Informationen beziehungsweise eben Warnungen bringt in ausgewählten Gebieten oder auch in dem Gebiet, in dem man sich gerade aufhält, mit dem sogenannten Schutzengel. Ja, also da wird dann erkannt, wo, in welchem Gebiet ist das Smartphone und dann wird da entsprechend, wenn dort eine Warnung vorliegt, diese an oder von dem Handy eben ausgegeben. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Es muss natürlich ein öffentlicher Charakter haben, das ist klar, weil, um es gleich vorweg zu sagen, das soll eine offizielle Bevölkerungswarnung sein. Ja. Das Problem ist nämlich, dass man seit 1993 kein vernünftiges Warnsystem in Deutschland mehr haben. Die Sirenen damals, wer kann sich noch dran erinnern, ja, mit dem Probealarm, die Sirenen wurden abgeschaltet und verbleibende Systeme werden eigentlich nur für die Feuerwehren benutzt. Jetzt gibt es natürlich das Problem, wo werden die Menschen überhaupt drauf aufmerksam gemacht? Das Radio hat natürlich eine große Rolle gespielt, spielt auch immer noch eine relativ große Rolle. Man sieht's immer wieder noch beim Autofahren beispielsweise mit den Verkehrsmeldungen, auch immer noch da wichtig. Aber das Problem ist, dass ansonsten die Hörer von Radiostationen deutlich zurückgegangen sind und die Bevölkerung wird nicht ganz erreicht dadurch. Viele Systeme sehen jetzt auch eben Smartphones beispielsweise oder auch so soziale Netzwerke wie Twitter als wichtig. In den USA gibt es sogar einen offiziellen Katastrophenwarndienst über Twitter. Wichtiger jedoch auch das Zuschicken von SMS auf die Handys in entsprechenden Katastrophengebieten. Da gibt es allerdings keine Regelung und auch kein funktionierendes System, das bekannt ist bei uns. Und deswegen kam jetzt hier Katwarn zustande. Dieses System ist ein offizielles System, wenn man das so sagen will, ja. Katwarn.de, da kann man sich hier auch informieren darauf. Und die App braucht auf jeden Fall mehr Einstellungsmöglichkeiten, definitiv. Ja. Also da muss man die Alarme richtig einstellen können und so weiter und so weiter. Also es gibt viel zu tun, aber grundsätzlich würde das Ganze ja mal funktionieren. Ist allerdings nur für Deutschland geeignet. Also wenn man ins Ausland fährt, kann man mit dieser App schon nichts mehr anfangen. Das ist allerdings auch schon mal gar nicht schlecht oder wäre gar nicht schlecht, weil ja eigentlich auch die Katastrophenwarnungen bei vielen Arten von Gefahren eine landesregionale Sache ist, also Sache der Bundesländer. Ja. Und entsprechend groteske Unterschiede gibt es auch, ja. Zum Beispiel was und wie die Bevölkerung alarmiert wird in dem Fall einer regionalen Warnung. So, jetzt könnte man meinen, okay, diese App ist ja dann super klasse, ja, dann habe ich eine App, die bundesweit mich informiert, wenn eine Gefahrensituation auftaucht. Das können Großbrände sein, das können Stürme sein, das können Unfälle sein, also ich meine größere Unfälle zum Beispiel in Industrieanlagen, ja, Atomunfälle oder auch Warnungen vor Angriffen. Ja, auch das ist vorgesehen, ja, im Falle des Falles. Nun ist aber das Problem, dass leider weder alle Bundesländer noch alle Städte oder irgendetwas bundesweit, ja, komplett da abgedeckt sind. So sind die Warngebiete, ja, eigentlich auf Berlin, Hamburg, ja, und einige Landkreise, ja, beschränkt. Das sind wirklich nicht so viele. Wenn man sich die mal anguckt, also das sind wenige, ganz, ganz, ganz wenige. Und da ist nämlich eben das Problem, Katwan ist so gut wie nirgends nutzbar im Moment. Natürlich wird daran gearbeitet, aber weil ja eben diese Sache Ländersache ist und sich hier bei Katwan dann auch entsprechend die Landkreise quasi freiwillig registrieren müssen, ja, das hat schon offizieller Charakter, aber grob gesagt ist es eben das Problem. Das Einzige, was bundesweit funktioniert, das sind die Wetterwarnungen, ja, die vom Deutschen Wetterdienst eingespeist werden auf Katwan. Dafür gibt es natürlich auch viele, viele, viele andere Apps, möglicherweise auch wesentlich besser, zum Beispiel das MeteoEarth auch von der Webseite, da braucht man keine App, zum Beispiel unwetterwarnung.de ist so eine, kann man gucken, ob nicht, dass ich was Falsches sage, unwetterzentrale.de, genau, unwetterzentrale.de, alles zusammengeschrieben. Das wäre zum Beispiel eine Informationsquelle, bei der man auch relativ genau sich da informieren kann, wie da die Warnstufen sind. Ja, also was bleibt? Ein System, das, wenn alle mitmachen würden, ja, wenn alle das machen würden, hier die Informationen einstellen, dann hätte man sicherlich eine für Deutschland interessante Möglichkeit, um eben Gefahren, Notfallwarnungen zu bekommen. Ja. Nichtsdestotrotz, wer das mal probieren will, der kann natürlich die App installieren, ist kostenlos, im Play Store gibt's die. Und dann werdet ihr schnell sehen, dass da noch ein bisschen was Arbeit geleistet werden muss. Übrigens, es gibt hier noch sowas, eine Bestrebung, ist eigentlich umgesetzt, ja, woran es hängt, ich weiß nicht, und zwar das DCF-77-Signal. Ja, das versorgt ja Funkuhren mit dem aktuellen Zeitsignal, damit diese auch dann eben entsprechend genau funktionieren. Übrigens, die Zeit, die vom DCF-77 ausgestrahlt wird, ist die gültige Zeit in der Bundesrepublik Deutschland. Da hofft man, dass da nie was schief geht. Und das ist tatsächlich so. Interessant. Und in diesem Zeitsignal sind noch mehr Informationen versteckt. So ist zum Beispiel bei den Sekundenmarken 0 bis 14, ja, neben Wetterinformationen auch eben zumindest in einem Feldversuch, ja, seit Ende 2003 eben Warnungen mit drin enthalten. Das ist aber nur ein Versuch gewesen, ja, und man hat 2004 angestoßen, das langfristig zu nutzen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Also ihr seht schon, es ist keine Alternative dazu. Seit 22. November 2006 werden in diesem Signal auch Wetterinformationen eben verschickt. Das Problem ist aber, dass es halt natürlich keine Geräte gibt, die diese Informationen auswerten kann. Und jedenfalls keine mit nennenswerter Verbreitung für die Notwarnung schon mal überhaupt nicht. Und deswegen kann man das ganze System vergessen. Also es ist keine verlässliche Quelle. Ja, das ist überhaupt das Problem, die Verbreitung. Ja, früher hat man eben das Radio gehabt. Ja, da konnte man auch zum Beispiel sagen mit Mittelwelle. Ich habe vorhin in der Rio-Sonsis schon drüber gesprochen. Die Mittelwelle war eigentlich etwas, was zwar von der Qualität her nicht besonders gut ist, aber von der Verlässlichkeit her, man konnte sehr sehr weit damit senden, im Gegensatz zu UKW. Da muss man schon für jeden Landkreis fast einen eigenen Sender betreiben, und bei Mittelwelle, da geht es im schlechtesten Fall etliche 100 Kilometer, im besten Fall sogar interkontinental, weil diese Wellen auch nachts vor allem auch von der Atmosphäre gut reflektiert werden können, um es mal vereinfacht darzustellen. Schade, Mittelwelle ist das Ende der Mittelwelle ist so gut wie besiegelt, könnte man sagen, zumindest praktisch. Und wieder bleibt die Frage nach den Empfangsgeräten, und da bleibt eigentlich nur das Handy und das Smartphone und die Tablets übrig, was man heute noch so hat an weit verbreiteten Geräten. Unglaublich ist es. Aber man macht sich eben zu wenig Gedanken über die Notfälle, wenn die eintreten. Das Problem ist, das sage ich auch gleich vorneweg, bei den Smartphones, bei allen digitalen Geräten eigentlich, knickt die Infrastruktur weg, was eben bei Katastrophen oftmals der Fall ist, dann ist die Warnung, kommen die Warnungen nicht mehr an. Man sieht sie auch, wenn irgendwann nur ein Handysender ausfällt, ja, dann gibt es eine Katastrophe, eine Kette von Verstrickungen, ja, die dann eben zu ungeahnten Problemen führen, zum Beispiel, dass auf einmal Leute mit der EC-Karte nicht mehr bezahlen können, weil nämlich das EC-Kartenterminal per Mobilfunk die Daten übermittelt und die Buchungen tätigt, und wenn der Mobilfunkmast ausgefallen ist, der dafür verantwortlich ist, dann geht das zum Beispiel auch nicht mehr. Also diese Masten übrigens sind relativ störanfällig, das muss man auch sagen. Okay, störanfällig ist natürlich relativ, aber auf jeden Fall sind diese Masten nicht, wenn nicht verschont, ja, durch eben Auswirkungen, Einwirkungen von Katastrophen, und das ist leider auch ein Riesenproblem. Das Internet mag zwar für, ist ja im Prinzip grundmäßig für ein Szenario gemacht worden, in dem durch einen Atomkrieg verschiedenen Server auch zerstört werden, ja, und dass dann die Notkommunikation noch weiterläuft über die verbleibenden Server, sozusagen ein System, das man nicht so leicht ausschalten kann. Das funktioniert zwar, aber das Problem ist, dass der Zugang zu diesem Netzwerk äußerst labil ist und unzuverlässig im Notfall, ja. Mag das jetzt daheim der Provider sein? Bei dem gibt's auch mal Ausfälle ohne Katastrophe, ja. Und oder eben die Mobilfunkverbindungen mit dem Smartphone, was ebenfalls nicht immer störungsfrei funktioniert. Und bei Stromausfällen beispielsweise ist man oft schon dann abgeklemmt, wobei einige Mobilfunkstationen auch Notfallstromversorgung haben, aber das wird man dann in der Praxis sehen, dass das eben bei weitem keine Lösung ist und dass dann eben im Endeffekt man ohne Verbindung ist. Wie schlimm das sein kann, sieht man ja immer wieder an Silvester auch, ja, wo auf einmal in großen Bereichen in Deutschland gar kein Durchkommen mehr ist. Ja, da kann man keine SMS schon schreiben, da kommt man auch nicht mehr ins Internet, ja. Da kommt man, also ich meine, übers Mobilfunk, und oftmals kann man auch keine Gespräche mehr tätigen. Und wer zum Beispiel schon mal auf einer Messe war, auf einer Computermesse, auf einer größeren, der wird auch feststellen, dass es durchaus passiert, dass man auf einmal zwar Netzverbindung hat, auch die Datenverbindung aktiv ist, aber es fließen keine Daten. Man kann nicht das Internet benutzen, weil die Leitungen komplett überlastet sind und einfach keine Kapazität mehr zur Verfügung steht über das Mobilfunknetz. Und das ist eben genau das Problem. Also keine Alternative eigentlich. Aber was bleibt einem dann noch? Tja, nur noch die Apps Disaster Alert und UB Alert. Ja, genau. Muss man aufpassen, wie man es ausspricht. Disaster Alert ist etwas, was international funktioniert, aber nur für lokale Warnung eben viel zu langsam ist. Außerdem beschränkt sich das auf Naturereignisse, wie beispielsweise Erdbeben, Unwetter, ja, und Vulkanausbrüche beispielsweise. Ja. Also alles, was mit Naturkatastrophen zu tun hat. Keine Warnungen vor zum Beispiel eben anderen Gefahren, ja, wie zum Beispiel Großbränden, nicht natürlicherweise beispielsweise in Städten, ja, oder wenn ja, um aktuell zu bleiben, um zum Beispiel auch zu sehen, was ist hier los, ist da ein Anschlag gerade im Gange oder sind noch die Auswirkungen des Anschlags zu spüren, beispielsweise eben wie jetzt in Frankreich. Und da habe ich auch bei UBI Alert geguckt, dass diese App kann das nämlich alles. Ja, die zeigt auch zum Beispiel akute Lagen an, also politische brisante Lagen, wie zum Beispiel eben Gewaltverbrechen in größeren Ausmaßes und ähnliches. Ja, aber das Problem ist, dass bei dem Programm, das ist eben offenbar von der Community gefüttert und das Problem ist da, dass nicht genug Leute offenbar melden. Da wird zum Beispiel etwas gemeldet vor einigen Monaten, ja, hat da stattgefunden irgendwo, das ist eingetragen, dass da also irgendwie eine Schießerei gab, okay. Aber beispielsweise der Anschlag von Frankreich ist eben nicht verzeichnet. Ist nichts erwähnt, kein einziger Wort, auch nicht über die Gefahrenlage, die momentan halt immer noch akut ist. Ja. Auch da keine Hinweise drauf. Also wenn man sich zum Beispiel auf diese App jetzt verlassen würde und jemand, der da richtig Angst hat, für jetzt in so ein Gebiet zu fahren, Paris beispielsweise, der hätte jetzt hier keine Warnung. Und da sieht man, dass es vollkommen sinnlos ist, wenn diese App nicht verlässlich ist. Das ist genau das Problem. Die Verlässlichkeit muss gegeben sein. Deswegen muss auch ein offizieller Charakter der App zugegeben werden. Und ich bin ja alle, also auf jeden Fall für Community gesteuerte Infos und so, also wie zum Beispiel auch auf Twitter und so, aber für eine Warn-App ist das zu wenig, weil man auf die Gnade angewiesen ist von den Leuten, die das eintragen. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn eine extreme Katastrophe eintritt, dass auch hier dieses System möglicherweise sich als zu langsam entpuppt, ja, und wenn dann noch die Infrastrukturen zerstört werden, dann muss ich sagen, kann man die App vergessen, ja, definitiv. Auch wenn man jetzt zum Beispiel außerhalb von diesem betroffenen Gebiet wohnt und oder am Rande beispielsweise und möchte da schauen, was ist da los, ist das sicher, dann wird man möglicherweise gar keine Informationen aus dem Gebiet bekommen, ja, weil die Community dort, die Leute, die das benutzen, gar nicht das melden können. Ja. Und somit bleibt dann eben Twitter, dort werden dann die Katastrophen zuerst gemeldet. Ja. Es ist frustrierend und ich habe auch lange hier rumgemacht und habe gesucht nach einer App oder einer Möglichkeit, auch einer Webseite, die so eine Alarmierung, so eine Warnung verlässlich macht. Aber es gibt tatsächlich kein offizielles Warnsystem mehr. Ja, und damit hat sich die Geschichte eigentlich gegessen. Ja. Ich finde das sehr, sehr traurig. Man baut darauf hier, dass man immer von allen möglichen großen Katastrophen verschont bleibt. Ja, große Katastrophen gibt es nur bei den anderen. Ja, das hat man in Japan anscheinend auch gedacht. Wobei, dort gab es ja noch ein Warnsystem mit den vielen Erdbeben. Ja, hat aber hier auch nicht so gut funktioniert, aber wahrscheinlich aus politischen Gründen. Aber wir hätten überhaupt kein Warnsystem, ja. Also, um es mal salopp zu sagen, wenn es einen großen Störfall, ein richtiger GAU in einem Atomkraftwerk gibt, wenn man da nicht zufällig gerade ein Radio und einen Fernseher anhat, dann wird es äußerst übel. Ja? Weil, also ich meine, äußerst übel wird sowieso, aber ich meine, man wird da nicht informiert, man wird da nicht gewarnt. Ja? Es gibt keine, wie in den Filmen immer so schön dargestellt, keine Sirenen mehr, ja, wo man dann weiß, oh je, ja, was ist denn jetzt los? Jetzt muss ich aber mal ein Radio oder ein Fernseher einschalten. Nö, geht nicht. Tja, Katastrophenpläne gibt's nicht, für die Bevölkerung offenbar verlässlich zu informieren. Aber ist ja alles nicht so schlimm, passiert ja nie was, ne? Passiert ja nie was. Tja, ich komme mal dann zu den News, sonst wird es hier zu lang. Also ihr merkt schon, das ist frustrierendes Thema, Lösung keine momentan. Und ich werde weiter gucken nach, zumindest mal nach internationalen Apps, aber momentan habe ich nichts Befriedigendes gefunden hier, was auch tatsächlich so ein gewisse Geschwindigkeit hat bei den Benachrichtigungen. Na, bei den News sieht's wieder besser aus, ja. Der Hardware-Spielehersteller Razer. Kennt ihr bestimmt, ja. Razer. die bieten eine streaming-taugliche Android-Spiele-Konsole an. Wow! Woher kennen wir das? Yep. Gibt schon ein paar, ne? Aber, naja, eben nicht von Razer. Ne? Das kleine Ding sieht aus wie so ein kleines Fire TV im Prinzip und hat ein 4-Kernsystem mit 2,5 GHz mit einer Adreno 420 GPU, 2 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher. Wow! Komm ich auch noch dazu. 16! Super Spielkonsole. Und natürlich auch, was heißt natürlich, glücklicherweise eine USB 3 Anschluss für externe Festplatten, das Ganze mit einem HDMI-Ausgang, und ja, das Ganze soll einzeln das Gerät heißt Forge TV, so, Mensch, ja, ist das ein dummer Name, blöder Name, ja. Soll für 100 Euro erhältlich sein, ja, der passende Controller dazu, Achtung, haltet euch fest, kostet 80 Euro, dann kostet der Controller so viel wie das ganze Gerät fast. Was haben die sich dabei gedacht? Ja, es gibt zum Glück ein Bundle für 150 Euro, wo der Controller mit dem Namen Serval und das Forge TV, beides blöde Namen, zusammen ausgeliefert werden. 150. Jo, gut, also ich meine, hört sich gut an. Die Pläne sicherlich interessant, weil es eben Razer macht. Die Daten hauen mich jetzt nicht von den Socken, aber möglicherweise wird das vielleicht noch interessant. Ob das jetzt wirklich eine, wie es hier auch steht, ob das eine Alternative zu diesen Steam-Geräten sind von Valve, das wird sich dann noch zeigen, aber ich glaube eher nicht. Ja. So ist es. Also, naja. Game One war ja auch eine Spielekonsole im Prinzip. Ja, Namen kommen und gehen, ja, Erinnerungen verblassen an Geräte, die man früher 20.000 Mal gesagt hat. Ja. Was ist das, ein Cube? Ach, ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Die Android-Spielekonsole. Von, ich glaube, einem Kickstarter-Projekt war es. Google hat was Neues präsentiert, und zwar Google Cast. Nennt sich das Ganze gut Google Cast. Das haben wir schon gewusst. Gab's öfters. Also, es gibt aber jetzt noch eine spezielle Version davon, beziehungsweise eine Erweiterung. Google Cast für Audio. Und damit wird die Stereoanlage endlich mal integriert, ja, und eben dann einen neuen Standard für Musikstreaming werden bei Google. Endlich mal, muss ich sagen, aus dem Grund, weil man hat zwar das TV wunderbar vernetzt mit dem Chromecast, aber das Problem ist, dass Leute, die Musik hören, wollen nicht den Fernseher anschauen. Klar, es gibt die Möglichkeit, eben so einen Receiver zu nutzen und dort dann eben per HDMI das einzustecken. Aber so richtig gut ist es natürlich nicht. Das Google Cast geht einen anderen Weg. Da kann man auch entsprechend kompatible Lautsprecher einfach einbinden in dieses Google Cast und damit eben dann direkt auf den Lautsprecher streamen oder an Stereoanlagen, wenn man eben Musik da hört. Also zusammen mit dem Google Cast natürlich für TV auch, bietet es dann ein richtig gutes Multimedia-Erlebnis, sofern man eben dann die entsprechenden kompatiblen Geräte hat. Das ist schon einiges angekündigt von verschiedenen Herstellern, die eben da dann für Google Cast Ready, ja, was bringen. Zum Start gibt's da Sony, LG und Denon. Ja, Denon dürfte einigen Musikliebhabern schon ein Begriff sein. Und ja, die können dann dort reingesetzt werden in dieses WLAN-Netzwerk. So wird es dann laufen. Ja. Also auch da können wir mal gespannt sein, was das Google Cast noch bringt. Ja, die Akzeptanz, die Geräte, die das unterstützen, das wird wieder das Problem sein. Im Prinzip sind diese ganzen Streaming-Dienste bzw. diese Vernetzung überhaupt kein Problem technisch. Aber das Problem ist, dass man die Firmen hinter sich scharen muss, um eben das System auch zu unterstützen. Ja, sonst bringt das eben nichts. Und da haben viele damit zu kämpfen. Ja, sogar Apple hat damit zu kämpfen, denn ja, es ist nun mal so, dass nur oder nicht ausreichend viele Geräte, zum Beispiel das AirPlay, direkt unterstützen. Ja, und das wird sehr schwer für Google hier zumindest mal auf den Level zu kommen von den unterstützten Geräten. Und ja, dann festzustellen, dass es immer noch nicht ausreicht. Mal gucken, was da passiert. Ich hoffe, dass eines klar ist, ja, billig, ja, muss es sein. So leid man es tut, aber dann ein High-End-Audio-System von Denon wird keine nennenswerten Verkäufen generieren. Ja, da muss der 29,95 Lautsprecher und was weiß ich, 100 € Anlage, ja, Komplettanlage, dann funktionieren, ja. Weil, wenn man schon sieht, was man heute schon für 179 €, wenn es mal wieder im Angebot ist, für einen Audio-Receiver bekommt, Dolby Digital, DTS, 5 HDMI-Anschlüsse mit drin, Bluetooth vorhanden und jeden möglichen Schnickschnack, USB-Anschluss für USB-Sticks, Wi-Fi-Integrierung und so weiter und so weiter. Das ist alles für 179 €. Da könnt ihr schon sehen, wie groß da der Druck auf dieses Google Cast ist. Und ja, es gibt Leute, die werden 500 € für die Anlage ausgeben, ja, aber das sind eben wenige, ganz, ganz, ganz wenige. Und so setzt sich dann eben kein System durch, weil dann die Hersteller sagen, gut, ist gefloppt, kann man vergessen, da geben wir kein Geld mehr dafür aus. Bumm. Leider. Problem. Ja, Sony hingegen, die setzen voll und ganz auf Android TV. Das wurde jetzt klar gemacht. Auf der CES hat Sony klipp und klar gesagt, alle neuen TV-Geräte, die bei Sony herauskommen werden, im Jahr 2015, werden mit Android TV und Google Cast ausgeliefert werden. Wahnsinn. Also wer jetzt einen Fernseher kaufen möchte, sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Die Android TV-Geräte sind im Kommen. Die ersten Sony-Geräte werden bald erscheinen mit Android TV. Allerdings, und das sage ich auch für die Schnäppchenjäger, wird es keine große Freude sein, weil natürlich jetzt die alten Sony-Fernseher günstig werden. Aber die haben eben noch kein Android TV. Und die neuen, die rauskommen, die haben dann erstmal den Standardpreis und ja, da schlackert man mit den Ohren, ne? Und heutzutage sieht, was 499 toller Fernseher, Samsung Full HD, 3D, alles Mögliche integriert, wahnsinnige Funktionen, ja, Ultra HD Fernseher für 699 Euro, ebenfalls von Samsung, ja, fantastisch. Ja, aber wenn man dann sieht, was da Listenpreise sind, ja, weit über 1000 Euro, weit über 1000 Euro, dann kann man schon mal abschätzen, ne? Ja, wo man sich da dann zurechtfinden kann. Zumal Sony auch noch preislich sowieso insgesamt teurer sind als viele Konkurrenzprodukte von Samsung, LG. LG übrigens, unglaublich, setzt auf WebOS 2.0 für die TV-Geräte. Tja, nix da mit neuen Android-TV-Geräten von LG. Und auch Samsung hat angekündigt, alle neuen TV-Geräte mit dem Tizen OS herauszubringen. Beide also erteilen eine Absage an Android TV. Natürlich kann sowohl Samsung auch als auch LG jederzeit ein Android TV herausbringen, aber die Ankündigungen auf der CES sind eigentlich deutlich, ja. Sony all in für Android TV und die anderen machen alle ihr eigenes Süppchen. Ja. So viel zu dem Thema. Naja, gut, Android TV Set-Top-Box muss ja sowieso kommen. Nexus Player beispielsweise und vielleicht auch noch von einer anderen Firma, hoffentlich. Aber das ist schon ein großes Ding, was in den TV-Geräten eingebaut ist, ja. Eben wieder für Otto Normalverbraucher. Die mögen so Set-Top-Boxen nicht unbedingt. Jo. Lollipop übrigens, weil wir gerade bei Sony sind, also Sony momentan richtig aktiv, bringt für das Xperia Z3, für die ganze Reihe Z3, das Lollipop nächsten Monat heraus, also ab Februar. Damit muss man auch sagen, ist Sony da auf jeden Fall noch im Rahmen von der Zeit her. Der Unmut übrigens gegenüber Lollipop in den USA scheint ziemlich zu wachsen, weil es doch offenbar viele Leute Probleme haben mit Lollipop auf ihren Geräten, auch mit dem Nexus 6, Nexus 5 vor allem. Da gab es etliche Beschwerden und mittlerweile sagen auch die meisten Newsredaktionen dort, dass sie sogar schade finden, dass die Firmen so schnell umstellen auf Lollipop, denn es ist alles verbuggt. Keine Ahnung, inwieweit das korrekt ist. Also ich hab jetzt nur ein Lollipop-Gerät hier in der Hand gehabt. Das ist auf dem Nexus 4 und da gab es überhaupt keine Probleme bei mir. Vielleicht habe ich auch da mal Glück gehabt, ja. Also alles läuft wunderbar, kein Thema. Aber es gibt auf jeden Fall die Leute, die hier massive Probleme haben. Gerade heute wieder jemand, der von dem Wake-Lock-Problem betroffen ist. Das heißt, sein Bluetooth, die Verbindung also in dem Fall zu seiner Pebble, ja, ist dauerhaft aktiviert, was nicht nur die Batterie von den Akku vom Handy belastet, sondern auch den Akku von der Pebble in Rekordzeit leersaugt. Ja, da könnte man fast denken, es wäre eine Android-Wear-Smartwatch. Naja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, Sony bringt jetzt das Lollipop raus und vielleicht ist ja da auch schon dann das der neue Patch drauf, weil Google weiß da offenbar davon. So, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller hin. Kodak hat die Instamatic 5 gezeigt. Das ist eine Kamera oder ein Smartphone? Tja, das weiß niemand. Ich sag, es ist ein Smartphone, weil es sieht aus wie ein Smartphone, es wird bedient wie ein Smartphone und es hat dieselbe 13 Megapixel Mini Objektiv Aussparung Kamera wie jedes andere Smartphone auch. Das heißt, die Bezeichnung Kamera verdient das Gerät eigentlich nicht. Mit einem 5-Zoll-Display, 1,7 GHz Octa-Core-Prozessor ist zwar gut von der Seite her, 13-Megapixel-Kamera, wie gesagt, mit einem 0815-Kamera, Billig-Plastik-Mini-Objektiv, ja. Und der Frontkamera 5 Megapixel, vorne reißt man eben keine Sachen im Fotografiebereich, definitiv nicht. 8 GB Storage kann man gleich vergessen. Mit MicroSD-Karte erweiterbar und RAM-Speicher 1 GB. Ja, also vor 5 Jahren wäre das geil gewesen, ne, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich übertreibe, vor 3 Jahren wäre es geil gewesen. Ja. So sieht's aus. Also leider hier Kodak haut einem nicht um. Interessanter ist da schon die Panasonic Lumix CM1. Und da sage ich bewusst die Panasonic Lumix CM1, denn das scheint doch eine richtige Kamera zu sein. Immerhin mit Leica-Objektiv. Ja. Da geht noch was. 20,1 Megapixel ein Snapdragon 801 Prozessor ist da wohl ausreichend. 4,7 Zoll dürfte für so eine Kamera auch ausreichend sein. Ja. Immerhin 2 GB RAM. Naja, okay, gut, immerhin. Und ja, das ist eigentlich für eine Kamera eine gute Sache. Sieht auch okay aus, hat auch einen richtigen Zoom. Man kann auf die Kamera direkt zugreifen, hat aber auch quasi ein richtiges Smartphone mit integriert sozusagen. Das lasse ich mir gefallen. Dann kommt es natürlich wieder auf den Preis an. Und ja, der Preis ist nicht bekannt. Damit steht's und fällt's natürlich auch, ja, wenn das Ding teurer ist als eine normale Digitalkamera, dann kann man das gleich vergessen. Davon gehe ich aber aus. Ja, also kann man ja auch als Bonus dazu sagen, okay, es ist ja auch ein Android-Handy, ne? Wie viel dürfte es dann kosten? Ja, 299, 399 Euro ohne Vertrag, dann wäre alles gut. Aber ich glaube nicht, dass es das schafft. 299 eher. Auch sagen. Gut. Ja, Note Graphy. Das habe ich mal ganz, ganz kurz und schnell getestet. Bin auch schnell zum Schluss gekommen, ja. Ja, und zwar geht es darum, Note Graphy, was macht Note Graphy? Note Graphy wandelt eure geschriebenen ja, Zitate beispielsweise, ja, oder Kurznotizen um in ein Bild und postet das eben in einem schönen Design, das ihr auch auswählen könnt. Das ist alles super. Zum Beispiel bei Twitter. Oder ihr könnt auch das Bild in eure Galerie abspeichern. Und damit könnt ihr ansprechende, ja, sagen wir mal, Kurzsätze auch hier veröffentlichen auf den sozialen Netzwerken. Zwei Probleme. Einmal ein generelles Problem. Das kann man allerdings noch umgehen, indem man ein bisschen mehr Infotext mit hinzugibt. Der Inhalt, ja, also zum Beispiel euer Zitat, ist nicht auffindbar innerhalb dieses Social Networks, weil es ja als Bild ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt schreibt, ein Zitat von Gandhi oder was, ja, bla bla bla, und ja, das berühmte Zitat beispielsweise, zuerst ignorieren sie uns, dann lachen sie über uns, dann wie geht es weiter? Also so sinngemäß, ja, dann bekämpfen sie uns und dann haben wir gewonnen, ja. wenn ihr das dann schreibt und jemand sucht dann zum Beispiel nach, nach einem Teil von dem Zitat, ja, zum Beispiel, dann haben wir gewonnen, dann wird er das nicht finden, weil das ja als Bild vorhanden ist, ja. Wenn ihr dann aber ein vernünftiger Betreff wählt, ja, Überschrift und so weiter und noch Text mit dazu macht, dann geht's ja einigermaßen, vielleicht. Was aber überhaupt nicht gut ist, und zwar, es gibt noch nicht mal eine Funktion, um das mit Google Plus zu teilen. Warum nimmt man dann nicht die Teilen-Funktion von Android-Gerät, die normale vorhandene Teilen-Funktion? Da könnte man das einfach auswählen und gut ist, alles, was man installiert hat am Programm, könnte man dann auswählen, sei es jetzt per Mail, per Blog-Programm, ja, also das ist auch eine Sache, Google Plus, Twitter-App oder so, ja, alles das wäre möglich. Nein, aber die Firma muss natürlich was Eigenes machen und deswegen kann man nur auf Facebook und Twitter posten, ja, alles darf doch nicht wahr sein, kein Google Plus, ja, das war's dann. Ja. Ich meine, ich hab's zwar natürlich, könnte mich ja trotzdem geschafft, ja, aber das ist viel zu umständlich. Man muss das Bild erst abspeichern in die Galerie und von der Galerie aus dann sharen und natürlich aber auch dann den Text nochmal neu eingeben, beziehungsweise die Tags, weil die ja dann nicht übernommen werden. Und entsprechend sieht's dann halt auch schlechter aus in den Social Networks, weil dann eben die Bilder nicht so oder der Spruch nicht so prominent platziert wird, sondern einfach versteckt wird unter View Foto. Ja, während das, wenn man das direkt über die App macht, dann auch gleich sichtbar ist das Bild. Ja, gibt's ja das sozusagen Abkommen. Ne? Aber immerhin schön, die Entwickler haben auch auf einen Post reagiert bei Google Plus. Die haben nämlich auch einen Google Plus Account dort. Note Crafty heißt der, Note Crafty. Die haben da geschrieben, hallo, erstmal danke für das Feedback. Es tut uns leid, dass wir immer noch keine Option haben, um auf Google Plus zu sharen, aber sie arbeiten dran, um es eben so schnell, oder sie arbeiten so schnell wie möglich daran. Ja, und das ist immerhin schon mal eine Aussage, eine gute Aussage, finde ich. Da schreibe ich auch mal jetzt so great to hear. Talked about in the Endcast today. Haha, ja, so ist es. Also wie gesagt, ansonsten, wenn das Notecrafy hinbekommt, ja, dann muss ich sagen, ist es wirklich ganz, ganz toll. Die Idee ist super. Wie gesagt, das mit den Bildern und dem Auffindbarkeit, das kann man noch ein bisschen kompensieren. Die Idee ist gut, weil man eben oftmals normale Sprüche, ja, kleine Sprüche hat, die zwar viel aussagen, aber nicht gelesen werden, weil das eben zu unauffällig ist, weil es eben untergeht. Und weil, tja, so ist es leider, liebe Leute, viele Menschen schon gar nicht mehr lesen, wenn nicht irgendwas dabei ist, was auffällt, ein Bild oder ähnliches, ja. Und somit kann man das dann machen. Man hat jede Menge Möglichkeiten, sogenannte Templates auszuwählen, ja, also Designs auch oder Skins, wie die genannt werden, ja. Problem ist auch, dass man nur den Porträtmodus benutzen kann. Hier auf dem Tablet schaltet er dann automatisch also auf den Porträtmodus um. Das gefällt mir natürlich nicht so. Aber ja, dann kann man eben zum Beispiel was schreiben und dann das Design auswählen dazu. Viele Designs gibt's, wie das eben erscheinen soll. Und ja, dann verschickt man diese Notiz eben an Twitter oder speichert das Bild ab auf in die Galerie. Also gut. Wenn das Teil auch irgendwann mal Google Plus beherrscht, dann und vielleicht auch den Landscape-Modus, dann könnte es vielleicht auch ein Anwärter App der Woche sein. Ne? Also ich finde es ja schon verführerisch, die Idee. Ne? Nur die Umsetzung hat eben noch ein paar kleine Probleme Und ich habe so das Gefühl, das kommt aus dem iOS-Bereich, ja. Und ja, das ist ja immer so mit den Entwicklern, ja, mit der Haltung gegenüber Android und den Google-Diensten, ja. Irgendwie fühlt sich das so an. Ja, Heimautomatisierung, die X-te. Ja, Samsung hat's, sag's mal wieder. Jetzt heißt es Lot Devices oder Lot Device, ja. Und die Aussichten sind schon mal sehr, sehr mau. Innerhalb von 5 Jahren sollen diese LOT-kompatiblen oder LOT-verfügbaren Geräte dann in ausreichender Zahl vorhanden sein. 5 Jahre. okay. Ja. Da ist es wieder, die Heimautomatisierung. Oh Mann, ich kann dazu nicht mehr sprechen, ja, so nervig ist das Thema. Die Heimautomation ist eben ein Problem für viele Firmen seit Jahren und jetzt wird schon wieder rumgedruckst und 5 Jahre, Leute, bis dorthin erwarte ich, dass meine Waschmaschine gar keine Verbindung mehr haben muss, dass die ganz autark funktioniert, dass ich nur noch die Wäsche reinstoppen muss, ja, und alles andere macht die Waschmaschine, ja. So soll das sein in 5 Jahren. Jetzt erwarte ich, dass ich zum Beispiel meine Waschmaschine steuern kann mit dem Smartphone oder sehe, wie lange es noch dauert, bis die Wäsche fertig ist oder ich eben da eingreifen kann in das Programm. Oder die Temperatur, die eingestellte kontrollieren und so weiter und so weiter. Das erwarte ich jetzt. In 5 Jahren erwarte ich wesentlich mehr als ein paar vernetzte Geräte. Aber sie nennen auf jeden Fall mal eben Phones, Tablets, Wearable Devices, digitale Displays, ja, und eben sowas wie Industrieprodukte, sei es jetzt Lampen, Waschmaschinen und so weiter und so weiter. Und auch medizinische Ausrüstung, ja, die auch zum Beispiel für das Wohlbefinden der Menschen dann vorhanden ist. Ja, zum Beispiel, ich hatte da mal was gesagt von der Kontaktlinse, die im Auftrag, glaube ich, von Google entwickelt wird, die permanent den Blutzuckerspiegel misst und dann entsprechend dann an das Handy meldet. Ja, so war's dann. Also ist Ich würde gern was sagen, es tut sich was, aber das Problem ist eben, dass man hier so noch nichts sagen kann. Es ist viel zu vorsichtig und wieder macht eine Firma einen Fehler und macht hier die Pläne so weit im Voraus, ohne zu merken, dass man erstmal was vorweisen muss, um die Menschen auch dazu zu begeistern. Ja. Hier, Samsung müsste so schnell wie es geht die Palette umstellen. Zack, ein Gerät nach dem anderen raushauen und alles miteinander vernetzen in der Wohnung. Samsung wäre eine von der Firmen, die das kann, von den wenigen Firmen, ja, weil Samsung Waschmaschinen hat, Fernseher, Radio, alles hat Samsung, ja. Und die könnten das machen. Ja? LG auch. Könnten es auch machen. Die haben auch viele Haushaltsgeräte und so weiter. Aber es zeigt, dass es eben hier zu langwierig alles geht. Und die Firmen, die wollen anscheinend oder die trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht, weil sie Angst haben, sie bleiben dann auf den Geräten sitzen. Man muss es aber eben als Zusatz anbieten und nicht als Hauptargument. Man wird kein. Oder man wird so gut wie keine Waschmaschine verkaufen, wenn dort drauf steht LOT-kompatibel, ja, und weiter. Das interessiert erstmal weniger als Preis der Waschmaschine, ja, sonstige Leistungsmerkmale, ja, und so weiter. Und dann, die kann ich auch integrieren mit meinem Smartphone. Wunderbar. Klasse. Und so muss es sein. Und deswegen muss jedes Gerät kompatibel sein. Das darf kein Verkaufsargument sein, sondern es muss ein Bonus sein. Dann ergibt sich das mit den Verkäufen ganz automatisch. Ja, Samsung, bleiben wir jetzt gerade nochmal dabei, und zwar bei den Handys, bei den Phones, ist ja auch immer so eine Sache, dass die unter Beschuss stehen wegen dem TouchWiz, ja. Das gefällt vielen optisch nicht. Samsung hat schon so ein paar Bestrebungen gemacht, eben mit Themes, das ein bisschen zu kaschieren und mehr Leute zufriedenzustellen. Bei dem Galaxy S6 soll das darauf verwendete TouchWiz allerdings deutlich besser sich verändern lassen, ja, und damit eben auch viele neue Themes den Benutzern zur Verfügung stellen. Tja, vielleicht gibt's ja auch mal ein Theme, wo dann so aussieht wie ein echtes Android-Gerät. Das wäre vielleicht schon mal ein guter Anfang. Ja. 320 GB in einem Handy, kein Problem. Das Sages V2 kann das, hat es, ja, aber auch auf den zweiten Blick ist es dann doch sehr ernüchternd, denn das Gerät hat selbst 64 GB Speicher und zwei 128 GB fähige SD-Karten-Slots. Ja. Also, es geht, aber es ist wohl nicht so, wie man sich das gedacht hat. Wenn diese 320 GB interner Speicher, das wär's natürlich, das wäre gut. Aber so hat man eben nur 64 GB interner Speicher und den Rest auf Micro-SD-Karten-Slots. Und wie wir alle wissen, wie ich auch schon gelernt habe, hier dieser Speicher ist faktisch sinnlos. Ja, und der KitKat sowieso. Bei Lollipop soll es ein paar Veränderungen geben. Also ich habe hier 32 GB brachliegen, die ich einfach nicht benutzen kann in meinem Gerät, weil es das Android-Gerät den Zugriff auf die SD-Karte schlicht und ergreifend sperrt. Ja, so ist das. Von daher die Träume natürlich gleich mal wieder ein bisschen zerschlagen, zumal es dann auch mit Android 4.4.4 standardmäßig ausgeliefert wird. Da hat man eben auch das Problem. Also ohne Root geht ja schon mal nichts. Crossy Roads gibt's jetzt für Android, eine ganz nette App. Ich habe da ein bisschen schon gespielt. Super toll finde ich ja das Game Photo Feature. da können auch die Entwickler von Notgraphy vielleicht mal gucken, denn die bei Crossy Roads haben einfach die interne Share Funktion benutzt und siehe da, es funktioniert, ich kann auch auf Google Plus sharen und so, ja, und das Blog und überall hin, wo ich will. Ja, cool. Crossy Roads, was ist das? Ein Frogger-Klon wäre zu abwertend, also Frogger auf Steroiden, ja, wäre vielleicht besser. man hat da nicht nur einen Frosch, sondern alle möglichen Tiere, die muss man über verrückt befahrene Straßen springen lassen, über Flüsse und was weiß ich noch alles. Es ist wesentlich schwerer als das normale Frogger. Dafür gibt es aber auch weniger Punkte. Sondern es wird einfach gezählt, wie viel Hops man machen kann. Ja, bevor man überfahren und in regelrecht Blatt gewalzt wird. Ja. wie gesagt, es macht riesen Spaß. Was nicht so großer Spaß macht, ist, dass das Teil ständig Nachrichten, Meldungen bringt in die Statuszeile, selbst wenn man die App beendet hat. Furchtbar. Also da muss man die Notifications in den App-Einstellungen wohl als erstes mal ausschalten, aber das heißt natürlich, das läuft im Hintergrund. Das geht leider gar nicht. Deswegen kann so in der Form Crossroads auch keine App der Woche werden, ja, auch wenn das Spiel an sich sehr, sehr lustig ist. Ja, dann ein kleiner Appell von Android Central, dem ich mich eigentlich nur anschließen kann. Ja, 16 GB in 2015, also 16 GB im Jahr 2015 sind einfach zu wenig. Android Central ruft einfach dazu auf, keine Geräte mehr zu kaufen, die 16 GB haben, ja, sondern nur noch mit minimal 32 GB. Die Firmen sollten endlich lernen, dass hier der Speicher auch wichtig ist und dass mehr Speicher verbaut werden soll. Es ist bis heute einfach nicht zu erklären, warum die Firmen so wenig Speicher intern verbauen. Der Speicher kostet kaum noch was. Das Design muss endlich mal angepasst werden. 16 GB ist heute einfach nicht mehr machbar. Wenn man sieht, wie viele Apps es gibt, die weit über 1 GB haben, 2 GB sogar, teilweise irre groß sind, Spiele halt, vor allem. Und dann ist der Speicher ruckzuck voll. Auch wenn man Cloud-Speicher nutzt, ja, ist das Problem eben mit den Apps. Wer heutzutage ein 16-Gigabyte-Gerät hat, der kann eben schnell an die Grenzen stoßen. Von dem internen App-Speicher wollen wir jetzt mal gar nicht erst reden. Diese Unterteilung ist sowieso noch eine andere Geschichte, ja. Aber selbst der interne Speicher, so wenig macht da halt eben Probleme. Vor allem, weil eben das SD-Karten-Problem auch noch nicht geklärt ist. Wunderbar, wenn man SD-Karten-Slot hat, eine reintut und dann ist der Speicher nicht nutzbar. Toll, ne? Ich meine nicht nutzbar. Super. Ja, okay. Deswegen 32 GB Minimum. So, als letztes noch bei den Newsmeldungen, Google bringt bringt ein Update für Google Translate heraus demnächst und das gibt dann auch Live-Übersetzungen. Ja, habt ihr richtig gehört, also dieses Live direkte Übersetzen, so wie es bei Skype auch ist, wird also zu Google Translate kommen. So ganz überzeugt davon bin ich noch nicht, weil wenn ich mir die Übersetzungsqualität angucke von Google Translate oder überhaupt, was natürlich nicht bedeutet, dass ich das Produkt schmälern will, das ist schon sehr, sehr gut, aber die Übersetzungen sind manchmal sogar richtiggehend gefährlich. Da werden manchmal Sachen komplett in einem anderen Sinn übersetzt und das ist natürlich nicht schön, wenn das dann live passiert, ohne dass man hier nochmal gucken kann, ob das auch wirklich stimmt, also nochmal zurückübersetzen kann, dann kann man schon mal in Teufels Küchen kommen, ja, wenn man da jemand ja das Falsche erzählt. Ja. Also es ist wirklich schlimm, ja. Also ich hab da irgendwas mal übersetzt vom Deutschen ins Chinesische und ja, wegen ein paar Kanjis kam man das ein bisschen komisch vor, und da habe ich dann nochmal zurück übersetzt. Und dann hätte ich jemand geschrieben, irgendwie so ganz, das war ein ganz anderes Thema, das hat irgendwie was geheißen über die Lebensdauer von Akkus in Handys. Und irgendwie wurde daraus schon fast eine dunkle Gothic-Geschichte, ja, mit Todeswunsch und der Tod, der nahe ist und so lauter solchen Kram. Aber wenn ich das geschickt hätte, dann verschickt hätte, dann ja, dann wäre das vielleicht nicht ganz so gut angekommen bei dem Gegenüber. Ja. Es ist einfach noch gefährlich. Gut, ich komme mal zu Community-Meldungen. Da gab es nämlich auch noch was wegen den Smartwatches. Der Matt Spike schreibt: Apple Watch. Auf einmal ist das, was bei den Android Smartwatches ein No-Go war, das Beste, was es je gab. Sorry, aber ich finde die Apple Watch ist noch klobiger als die meisten Android Smartwatches und ohne iPhone 5S und 6 nicht und 6 nicht nutzbar. So wie es momentan aussieht, laufen die Apps auf dem iPhone und die Watch zeigt nur an. Allein kann sie wohl nur die Zeit anzeigen. Und ein Akku werden die auch nicht neu erfunden haben. Trotzdem wird sich das Ding verkaufen wie geschnitten Brot und das zu einem Preis, die einfach nur unverschämt für Hardware, die in spätestens 2 Jahren Technikschrott sein wird. Also für Hardware, die in 2 Jahren eben dann nur Technikschrott sein wird. Ja, ob die sich verkauft wie geschnitten Brot, das müssen wir mal abwarten. Ja, ich bezweifle das noch, dass die sich verkauft wie geschnitten Brot. Die verkauft sich vielleicht bei den Leuten, die ein iPhone haben, vielleicht überdurchschnittlich gut, aber lange nicht jeder iPhone-Benutzer wird auf diesen Apple Watch-Zug aufspringen. Wie gesagt, die Watches, die Smartwatches haben generell ein Problem, dass Uhren eigentlich out sind. Uhren sind weg. Ja, jetzt müssen wir Historie sozusagen, ja, umsetzen, ja, auf die normale Bevölkerung, ja, also den Geek-Style, und das wird man mal sehen, ob das geht. Bisher ist es öfters mal schief gelaufen, ja. Viele Produkte, die es eigentlich verdient hätten, sind da gescheitert. Die Apple Watch, ja, ist eigentlich jetzt schon bei Erscheinen veraltet, weil es schon sehr viele gute Alternativen gibt, die auch Apps sogar nativ laufen lassen können und ja, manchmal sogar mit Akkulaufzeiten von einer Woche. Ja? Mal vorstellen, eine Uhr, die man nur jede Woche laden muss. Wenn ich das jemand normalem erzähle, der greift sich an den Kopf. Wenn ich ihm dann aber erzähle von der Apple Watch oder von der Smartwatch, dass man die jeden Tag, von der Android Wear Watch, dass man die jeden Tag laden muss, ja, wenn man Glück hat und die wenig benutzt, vielleicht 2 Tage, dann würde ich nur einen Kopfschüttel ernten. Das sagt dann, ja, ich mach alle 5 Jahre eine Batterie in meiner Uhr fertig. Hallo? Da prallen eben die zwei Welten aufeinander. Also, die Leute, die jetzt noch eine Uhr tragen, die wollen eine Uhr haben. Die Leute, die geekmäßig veranlagt sind, ja, die haben vielleicht schon eine Uhr, ja, und die Apple-Fans, die werden sich das sowieso kaufen, aber ich glaube nicht, dass die Masse der Nutzer von iPhone, ja, von den iPhones, die Smartwatch von Apple auch kaufen werden. Ja, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zumal es da auch viele Hipsters gibt. Ja. Und das sind die Uhren noch nicht so in. Ja, also, ne? Wenn ich dann wenn ich mir da vorstelle, so die Mädels, wo da rumsitzen in der Stadt und auf ihrem iPhone heftig rumtippen, die werden sich nie eine Uhr zulegen. Nie. Die werden nie eine Uhr tragen. Die wissen wahrscheinlich noch mal, was das ist. Ja, weil sie das niemals gehabt haben an Armen. Ja, Leute, die Generation heute ist uhrenfrei. Ne? Tja, ja. Nun gut. Es gibt noch eine andere Meldung aus der Community, auch von Matt Spikes, Nexus 4 mit Cyanogen-Mod aufmotzen, ja. Neu, Nexus 6 zu groß und zu teuer, Nexus 5 gebraucht zu Liebhaberpreisen, nein, ein gut erhaltenes Nexus 4. Neues Spielzeug aktuell mit CM11, M12 und Hellscore-Kernel. Für die Fachleute, ja. Auf jeden Fall ein Versuch wert, wer ein Nexus 4 hat und unbedingt hier das meiste rausholen will, der kann dieses Package da installieren, ja. Und ich bin überzeugt davon, dass die meisten so begeistert sind wie der Matt Spike davon. Warum denn auch nicht? Man muss ja nicht immer alles gleich fortschmeißen. Keine Verschwendungssucht an den Tag legen. Deswegen denke ich schon, dass es eine gute Idee ist, hier mal nachzuschauen, wenn einem das Nexus 4 etwas langsam ist. Wobei, muss ich sagen, das Nexus 4 mit dem normalen Lollipop eigentlich gut ist, sehr gut ist. Also ich habe da eher Positives gesehen, was Geschwindigkeiten so anbetrifft und ja, nicht schlecht. Trotzdem eine Empfehlung, die ich gern weitergebe vom Metzbike. Und zum Schluss die App der Woche, Soul Historica. Ja, ein RPG-Spiel im ja, wie könnte man das sagen, im Retro-Style? Nein, in einem eher klassischen RPG-Stil. Retro wird vielleicht ein bisschen zu viel, aber was ist es? Es ist so ein klassisches RPG eben, wo die Grafik, also die Spielgrafik an sich eigentlich nicht ganz so gut sein muss, ja, dafür aber die immer mal wieder eingeblendeten Charaktere, wenn zum Beispiel eben Text gesprochen wird, also gesprochen wird im Sinne von, ja, geschrieben auf dem Bildschirm, ja, dann wird halt der entsprechende Charakter, der das sagt, ja immer eingeblendet und das sind natürlich super süße Anime-Charaktere, ja, und coole Anime-Mans, ja, also Wahnsinn und ich find's cool, das Design, ich mag ja Manga und Anime sehr, deswegen hat mir das sofort gefallen. Ne? Auch wenn die Grafik halt dann im Spiel noch recht spartanisch ist, aber darauf kommt es eben nicht an. In die Story wird man relativ leicht hereingezogen, weil sie auch wieder einfach ist natürlich. Ja. Das heißt, es geht eben darum, so ein bisschen um Drama. Ja. Da hat einer von den Protagonisten eben seine Freundin verloren und den Orden der Ritter verlassen, wo er da war. Ja. Und dann geht er eben in die Welt hinaus, und dann sucht er ein mysteriöses Mädchen namens Fiora, ja, die genauso aussieht wie seine tote Freundin, ja. Und ja, dann war ist natürlich die Frage, was wird passieren, wenn Fiora die Erinnerungen wieder bekommt, ja, offenbar scheint es die verlorene Freundin zu sein, ja, oder was, wer ist der maskierte, mysteriöse Mann, ja, und so weiter und so weiter. Ihr merkt schon, klassischer Anime-Stoff umgesetzt in einem klassischen RPG, das wieder mal für viele Stunden Spaß sorgt. Die Systemvoraussetzungen sind nicht ganz so hoch, funktioniert sogar auf älteren Geräten, aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn das Gerät ein größerer Bildschirm hat. Also auf dem Tablet sieht es sogar richtig gut aus. Also da braucht man keine Angst zu haben, dass die Grafik zu minimalistisch wäre, also zu schlecht aufgelöst wäre. Auch für einen größeren Bildschirm ist es gut gemacht. Sehr schön. Der Preis von 3,99 € ist im Hinblick auf die Möglichkeit von In-App-Purchases leider etwas hoch. Dennoch ist es gerade reduziert von 7,99 €. Ja. Ja. Aber naja, ist halt so eine Geschichte, ja. In-App-Purchases ist sicherlich ein negativer Punkt für ein, muss ich schon sagen, Vollpreisspiel. In der Qualität ist es eigentlich ein Vollpreis-Game. Und deswegen denke ich, ja, finanztechnisch eher ein Kritikpunkt. Aber ansonsten macht es ziemlich Spaß und ich muss mal schauen, wie weit ich komme ohne In-App-Purchases. Ist natürlich für mich absolut ein rotes Tuch, aber man wird schon irgendwie schaffen. Vermutlich muss man stundenlang grinden und grinden, ja, um dann eben das, was man vielleicht mit einem einzigen Kauf schaffen würde, zu machen. Ne? Gut, also. RPG Soul Historica heißt das Ganze. Chemgo Games übrigens. Dürfte vielen ein Begriff sein. Tja, und damit sind wir am Ende des Uncasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, Google Plus oben Uncast eingeben, schon findet ihr die Uncast Community. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu den behandelnden Themen findet ihr ebenfalls unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten. Ja, gibt's Probleme mit dem Finden von den Links. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!